Zum 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung fand in der nigerianischen Industriefirma Prigo Glass eine defalkapische Ausstellung statt. Es wurden die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Bücher über ihre Erhabenheit sowie die Bücher über die Erfolge der Armee und des Volkes der DVRK, die unter der klugen Leitung von Genossen Kim Jong-un beim Aufbau des starken sozialistischen Staates erzielten, zur Schau gestellt.